Von der Aktion habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, danach wurde ich von dem Fall abgezogen, da ich an einer anderen Stelle dringender gebraucht wurde. Wenn ich mich recht erinnere, wurde auch Jacques aus der Taskforce abgezogen. Du erwähntest einmal am Telefon, er würde dich als Profiler unterstützen. Jacques, das wäre möglich. Könntest du die Vorhänge zuziehen? Das Mondlicht macht mich ganz nervös. Naja, sicher. Nick, ich würde es für sinnvoll halten, Jacques hinzuzuziehen. Sehe ich so aus, als würde ich einen Seelenklempner brauchen? Um ehrlich zu sein, siehst du nicht nur so aus, als würdest du nur einen Seelenklempner, sondern auch einen guten plastischen Chirurgen brauchen. Aber ich denke, wir fangen erst einmal mit Jacques an. Was ist das für eine verfluchte Scheiße? Was haben die mit mir gemacht? Nein. Shh. Nick, wach auf. Du hast geträumt. Ich habe Jacques erreicht. Er ist unterwegs. Die Wölfe! Ich habe sie gesehen! Was für Wölfe? Ich erinnere mich wieder. Jacques, er war mein Profiler beim Werwolf-Fall. Die Werwölfe von South Central. Inge Schmidt, Inhaberin eines deutschen Spezialitätenimbisses, war bereits das vierte Opfer, das mit durchgebissener Kehle in einer Vollmondnacht aufgefunden worden war. Und wie bei allen Fällen, bei denen sich der Verdacht einer übernatürlichen Einwirkung ergab, hatte die Agency eine Untersuchung eingeleitet. Berechnungen hatten ergeben, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 43,75% des Mondes der Herr der Wolfsmenschen hinter den schrecklichen Ereignissen steckte. Und so war eilig eine Sonderkommission unter der Führung des erfahrensten Mannes der Agency gebildet worden.